Bom dia, bom dia, bom dia. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Here in Sao Paulo, it's a hot day. Hier in Sao Paulo ist es ein heißer Tag. So look, if what you believe makes you proud, you are walking the wrong way. Schau, wenn dich das, was du glaubst, stolz macht, dann bist du auf dem falschen Weg. But as Paul says, it happens very easily that we get puffed up over our opinions. Aber wie Paulus sagt, passiert es sehr leicht, dass wir uns wegen unserer Meinung aufblähen. Then there is the next but in the Bible. Dann gibt es das nächste Aber in der Bibel. How beautiful. Wie schön. But love builds up the structure of our new life. Die Liebe aber baut die Struktur unseres neuen Lebens auf. So if you want to have any decent structure in your life, wenn du eine vernünftige Struktur in deinem Leben haben willst, you have to work, walk in love and not insist on the truth of your own doctrine. Musst du in der Liebe wandeln und nicht auf der Wahrheit deiner eigenen Lehre bestehen. You know, I much, much, much rather make the mistake to love a little bit too extreme. Ich mache viel, viel, viel lieber den Fehler, ein bisschen zu extrem zu lieben. And be used by other people. Und von anderen Menschen benutzt zu werden. I rather make that mistake than make the mistake to fight for the truth of my doctrine. Als den Fehler zu machen, für die Wahrheit meiner Lehre zu kämpfen. Since Jesus is the only truth, we don't need to defend the truth because Jesus can defend himself very well. Da Jesus die einzige Wahrheit ist, brauchen wir die Wahrheit nicht zu verteidigen, denn Jesus kann sich sehr gut selbst verteidigen. And if he doesn't defend him, it's because he didn't want to defend himself. Und wenn er sich nicht verteidigt, dann deshalb, weil er sich nicht verteidigen will. So why are we so insistent on defending truth? Warum bestehen wir also so sehr darauf, die Wahrheit zu verteidigen? You know, when truth and knowledge is stuff that just makes you arrogant. Wahrheit und Wissen ständig zu verteidigen, das macht dich nur arrogant. I just like the thought. Mir gefällt einfach der Gedanke, that the very structure of your new life is being built by love. Dass die Struktur deines neuen Lebens von der Liebe aufgebaut wird. I love. Now maybe this sounds a little weird. Ich liebe es. Das klingt jetzt vielleicht etwas seltsam. But I love to discuss and to debate biblical understanding with people who see differently than me. Aber ich liebe es, mit Menschen, die das anders sehen als ich, über biblische Erkenntnisse zu diskutieren und zu debattieren. And I don't love it from the point of view to convince them of what I believe. Ich liebe es nicht unter dem Gesichtspunkt, sie von dem zu überzeugen, was ich glaube. I love it just to see different points of views that I've never seen. Ich liebe es einfach, andere Sichtweisen zu sehen, die ich noch nie gesehen habe. And in the end, walking away deeply loving these brothers who see things differently. Um schließlich den Weg in tiefer Liebe zu diesen Brüdern einfach weiterzugehen, die die Dinge anders sehen. This is the true testimony of true Christianity. Das ist das wahre Zeugnis des echten Christentums. So what does he say in verse 2? Was sagt er also in Vers 2? If anyone thinks of himself as a know-it-all, he still has a lot to learn. Wer sich für einen Besserwisser hält, hat noch viel zu lernen. That was me in the late 70s, early 80s. Das war ich in den späten 70er, frühen 80er Jahren. I believed I knew it all. Ich glaubte, ich wüsste alles. Prophetic experiences and revelations. Über prophetische Erfahrungen und Offenbarungen. Learning of by heart many Bible verses. Ich lernte viele Bibelverse auswendig. Knowing the answer to every question. Und kannte die Antwort auf die großen Fragen. One day I realized that the more I know, the more I know that I don't know anything. Eines Tages wurde mir klar, dass je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich gar nichts weiß. You know, I've really, really come to this beautiful life experience. Ich bin wirklich zu dieser schönen Lebenserfahrung gekommen. That, and it's, I really call it a beautiful life experience. Und ich nenne es wirklich eine schöne Lebenserfahrung. That the better and the longer I know Jesus, je besser und je länger ich Jesus kenne, the more I realize how little I know the real Jesus. Desto mehr wird mir klar, wie wenig ich den wahren Jesus kenne. Why do I think this is so beautiful? Warum finde ich das so schön? Because this keeps me pursuing Jesus and to getting to know him better the rest of my life. Denn das bringt mich noch mehr dazu, Jesus zu verfolgen und ihn für den Rest meines Lebens besser kennenzulernen. If you know him totally well and have figured everything out about him, the relationship becomes boring. Wenn du ihn ganz und gar kennst und alles über ihn herausgefunden hast, wird diese Beziehung langweilig. But keep discovering new things about his character, his personality makes the relationship exciting. Aber immer wieder neue Dinge über seinen Charakter, seine Persönlichkeit zu entdecken, macht die Beziehung spannend. And this is the same thing about the Bible and doctrine and new understandings. So ist es auch mit der Bibel und der Lehre und dem neuen Verständnis. So the know-it-all has to learn a lot. Der Besserwisser muss also eine Menge lernen. Isn't humility the key to learning new things? Ist nicht Demut der Schlüssel, um neue Dinge zu lernen? Think about a scientific researcher. Denke an einen wissenschaftlichen Forscher. Now, if he approaches his lab with the attitude, oh, I already have all the answers. Wenn er sich seinem Labor mit der Einstellung nähert, oh, ich habe schon alle Antworten. What's he gonna learn? Was wird er dann lernen? Never will he learn a new discovery. Niemals wird er eine neue Entdeckung machen. The new discovery only comes because he is humble enough to admit that he doesn't know a lot of things. Die neue Entdeckung kommt nur, weil er bescheiden genug ist, um zuzugeben, dass er viele Dinge nicht weiß. If every single Christian in the world, wenn jeder einzelne Christ auf der Welt, could actually tell themselves this thing, tatsächlich sagen könnte über diese Sache, I thought I know it all, but I know so little. Dachte ich, ich weiß alles, aber ich weiß so wenig. If every Christian in the world would have that, we would treat each other with honor, with love, with respect. Wenn jeder Christ auf der Welt so denken würde, würden wir einander mit Ehre, mit Liebe, mit Respekt behandeln. And most of all, we would have the humility to constantly learn more. Und vor allem hätten wir die Demut, immer mehr zu lernen. So my friend, please don't be a know-it-all. Also mein Freund, sei bitte kein Besserwisser. Do you know, when I was really young, als ich noch sehr jung war, it was so, I was really bad. I mean, bad. War es so? Ich war wirklich schlimm. Not only was I a modern-day Pharisee, I was also a proud, arrogant know-it-all. Ich war nicht nur ein moderner Pharisäer, ich war auch ein stolzer, arroganter Besserwisser. Because even in my teenage year, I loved to study the Bible. I mean, I just loved that. Denn schon als Teenager habe ich es geliebt, die Bibel zu studieren. Ich habe das einfach geliebt. But I studied the Bible way more for information than I did for intimacy with Jesus. Aber ich studierte die Bibel mehr, um Informationen zu erhalten, als mit Jesus eine intime Beziehung aufzubauen. So what happened? Was passierte also? Look how bad I was. Ich war wirklich schlimm. I would sit in the meeting where a preacher was preaching that was maybe even 30 years older than me. Ich saß in der Versammlung, in der ein Prediger predigte, der vielleicht sogar 30 Jahre älter war als ich. And I was judging his sermon. Und ich beurteilte seine Predigt. Meanwhile already trying to prove to him in my own heart and mind that he's wrong and I know better. Während ich in meinem eigenen Herzen und Verstand schon versuchte, ihm zu beweisen, dass er falsch liegt und ich es besser weiß. I was a know-it-all. Ich war ein Besserwisser. That means I had to learn a lot. Das heißt, ich musste eine Menge lernen. Don't be a know-it-all. Sei kein Besserwisser. Be a love-it-all. Sei ein Allesliebender. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.